Die Demonstration am Freitag ist vor meinem Haus vorbeigezogen. Da waren Rufe mit Opitz raus und Volksverräter. Das wurde von mehreren hundert Kehlen skandiert. Das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Und ich bin heute gerade dabei, die Mails zu sichten. Und eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, dass das Wort Galgen auch drin vorkommt. Das werden wir erst mal sehen. Ohne Humor. Ja, ohne Humor. Macht Ihnen das Angst? Nein.